Patienten schneller ein Ersatzorgan bekommen haben. Schnell, schneller, Supermuck. Europas schnellster Computer steht in Garching bei München. Am Vormittag ist offiziell der Startknopf gedrückt worden. Der Computer Supermuck schafft in jeder Sekunde 3 Billiarden Rechenschritte. Das entspricht einer Leistung von rund 100.000 PCs. Er kann zum Beispiel ausrechnen, was im menschlichen Gehirn bei der Alzheimer-Krankheit passiert. Blow-Mo für Angeber oder Spoilern für den Spaßverderben? Der Langenscheid Verlag sucht wieder das Jugendwort des Jahres. Darüber kann jeder auf der Homepage des Verlags abstimmen bis Ende Oktober. Im vergangenen Jahr hieß das Siegerwort übrigens Swag und steht für eine lässig coole Ausstrahlung. Jetzt wird's eng für Radprofi Frank Schleck. Auch die B-Probe ist positiv auf Doping getestet worden. Trotzdem beteuert der Luxemburger weiter seine Unschuld. Er behauptet, vergiftet worden zu sein. Schleck ist bisher der einzige Dopingfall während der Tour de France. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert vom BTS Reisecenter in Lahr. Sie suchen den Ankerplatz Ihrer Urlaubsträume? Dann besuchen Sie uns im BTS Reisecenter direkt am Flughafen in Lahr. 3:07, hallo Autofahrer. Nochmal der Blick auf die Straßen. Wir gehen auf die A5 Basel Richtung Karlsruhe. Zwischen Offenburg und Appenweier wegen der Baustelle stockender Verkehr und zwischen Bühl und Baden-Baden ebenfalls momentan 3 Kilometer stockend. In der Gegenrichtung A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Rastatt Süd und Bühl 2 Kilometer stockend. Dann kurz nach der Ausfahrt Appenweier Behinderungen durch 2 Autos, die eine Panne haben und zwischen Offenburg und Lahr 5 Kilometer Stau. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart noch zwischen Pforzheim Nord und Pforzheim Ost 5 Kilometer Stau. Geblitzt wird in Offenburg am Südring Höhe Tennisplätze, in der Ortsdurchfahrt Wolfach Höhe Katholische Kirche und auf der B462 Rastatt Richtung Freudenstadt kurz vor der Abfahrt Gaggenau in der 70er-Zone. Das war's von mir, ich bin Sven Steiner, sage Tschüss und wünsche Ihnen ein klasse Wochenende und jetzt geht's weiter mit Charlie 2000. Ihr was? Yeah. Also, worauf warten wir noch? Let the show begin. Auf die Plätze, jetzt geht's los. 4, 3, 2, 1. So I keep

was kostet. Dafür kann ich ja das ganze Auto checken lassen. Stimmt, denn bei Peugeot gibt es jetzt den Urlaubscheck für nur 1 Euro. Checken lassen und sorglos starten. Für alle Fabrikate und ab sofort bei allen teilnehmenden Peugeot-Händlern. Die Mittelbadische Presse und das Kinocenter Kehl präsentieren die EWERK Mittelbaden Sommerkinonächte in Rheinau-Links vom 18. bis 22. Juli in der World of Living. Actionfilme, Komödien und Romanzen. Das ultimative Kinoerlebnis im Freien. Mit Türkisch für Anfänger, Best Exotic Marigold Hotel, Rubbel die Katz, Snow White and the Huntsman und ziemlich beste Freunde. Präsentiert vom EWERK Mittelbaden. Daheim gut versorgt. Bereit für ein Rätsel? Was ist das? Es macht Njoing, Njoing, Njoing, Njoing, Njoing und fliegt dauernd um meinen Kopf herum. Na, was ist das? Ich weiß es auch nicht, aber da kommt's schon wieder. Njoing, Njoing, Njoing, Njoing. Nicht alle Tassen im Schrank? Dann stell doch Gläser rein. Jetzt gibt's 1 von 6 Original Coca-Cola Gläsern gratis zum Mac-Menü. Nur bei McDonald's. Nicht zum Mac-Menü Small, solange der Vorrat reicht. Maximum Clubbing. Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag. Mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Studio K in Haslach feiert 150 Jahre. So alt, aber immer topmodern. Jetzt auch in Zell am Hammersbach und in Ettenheim im Family Center. Neueste Outfits auch immer unter shop.studiok-online.com. 150 Jahre Studio K. Markenmode für Damen, Herren und Kinder in Haslach, Waldkirch, Zell und in Ettenheim. Hey, wär's nicht prima, wenn wir jeden Tag frische Tomaten aus dem Garten holen könnten? Geht nicht. Wieso nicht? Unser Garten ist zu klein, um darauf ein Netto zu bauen. Nur morgen bei Netto Markendiscount. Frische Fleischtomaten, das Kilo für nur 77 Cent. Und Bratwürste, die 1-Kilo-Packung für nur 2,99 Euro. Netto Markendiscount. Hitradio Ohr präsentiert den FIS Roller Ski World Cup 2012 in Bad Peterstal. Die Generalprobe, über 100 Athleten aus über 10 Nationen kämpfen. Josef Oechsler ein. Landtechnik, Forsttechnik, Garten und Kommunaltechnik. Richtig. Und was bedeutet das genau? Na, Josef Oechsler bietet eben alles an, was man so rund um Gartenpflege, Landwirtschaft, aber auch für die Pflege von gewerblichen Grundstücken so braucht. Rasenmäher, Motorsägen, Traktoren, Heckenscheren und so weiter. Jawohl, 100 Punkte! Josef Oechsle, der Spezialist für Heim, Garten und Landtechnik in der Hubstraße in Ottersweier. Hitradio Ohr! Hitradio Ohr, einfach näher dran. Einfach näher dran. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Ins Wochenende mit allerbester Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Hallo Nachtschwärmer. Hey. Das ist der Power ins Wochenende. Fire. Willkommen Nachtschwärmer, wieder ins Wochenende und zwar volle Kanne. 80er, 90er Spezial haben wir, Mashups bis zum Abwinkeln. Und die doofe Witze-Ecke natürlich, die haben wir natürlich hier auch. Ah. Keine fetten Witze. Da habe ich schon verraten, dass er hier ist. Al, wie geht's? Alles klar? Liegt es an mir oder riecht es hier wirklich nach Schweißfüßen und Billig-Deo? Jetzt schon wieder reinlich frech am Anfang, ha? Al, zieh dich zurück. Heute Nacht, angefacht von den Flammen der 10.000 Kerzen und verschiedenen Cheeseburgern, werde ich wieder siegreich sein. Ja. Oh, ist ja echt die Härte. How do you do, ladies and gentlemen? Oh, Kacke. An, laut, stark, ganz toll, wenn Sie wollen. Schalten Sie Ihr Radio auf. Hit Radio Ohr. We will rock you. Everybody, we will. Ja, da ist immer wieder alles drin, ha? David Guetta, Madonna, Wild Wheel und so weiter. Super! You're listening to Radio, the birthplace of modern rock and fundamental social upheaval. Das ist der Sound der 90er. I want everybody in the house to say, ho! Yo, Chuck, kick it to him, man. Zugeschaltet haben. Willkommen Nachtschwärmer. Ihr seid vollkommen richtig. 90er Spezial. Und zwar die Songs, die auf der Tanzrunde gelaufen sind. Sash, Quicksilver, Red Five und so weiter. Somebody in the house say hell yeah. I like that for the people up top. Schuhverkäufer, was ist wieder? Der macht wieder ein Gesicht, Nachtschwärmer. Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Hier ist euer Charlie 2000. Die Stimme von Frohsinn und Heiterkeit. Ein Füllhorn brillanter Ideen und geistreicher Einfälle. Der Gipfel des Witzes. Die Spitze des Humors. Grandios, super, überwältigend, fulminant, epochal. to the Syrian, the Indian and Jamaican. Too many people them talk about peace, but the war and the world, man, they just can't seem so. Boom diggy diggy diggy bang diggy bang. Unity that's a band and you know that's strong. When you take a look on the television, no gunshot and blood, there's no program. Level vibe, but they know they can't run. Ja, auch aus den 90ern. Ice MC. Wir haben gleich 1938. Willkommen. Let's go. Let's go, let's go, let's go. I'm the man that makes you clap your hands. Das Special am Freitagabend bei Hitradio Ruhr. Ja, schon geht's los. Danke da. Ahora digo, ataca bro, ataca yo, es mío también. Also das gibt auf jeden Fall der absolute Sommerhit, hä? Takata, takata, takata, bro! Takata!

mit den teilnehmenden Schulen TG Offenburg, WG Offenburg, Klostergymnasium Offenburg, Grimmelshausen Gymnasium. Das ist heute ein großer Club, DJ Matrix mit 80er, 90er Rock, Pop. Nein. House und Black im kleinen Club DJ Gino Wild mit 80er und 90er Rockpop eben um eine Zeile verrutscht. Ganz klar. Einlass ab 16 mit Formular, Freikarten gültig, aber nicht kombinierbar. Und bis 0 Uhr, bis 24 Uhr bei Cardi Orange 1,50, Warstein an nur 1 Euro. Hi! Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag, White Night. White Night. Mit Echo, White Night. Die weiße Nacht. Also nicht die blaue. L, nicht die blaue, da wärst du dran. Die weiße Nacht. Und das ist kombiniert mit einer Single Party. Wer in Weiß kommt, erhält 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Single Armbänder, lustige Briefe schreiben und so weiter. Dann kommt ja die große Geschichte. Codex Club in Aachen. Wow! Hot Summer Nights. Vom 26. bis Donnerstag, 26. bis Samstag, 28. Juli. Es sind da Rio, DJ Novos, aka Groove Coverage, Alex Christensen, aka Jasper Fox, Rob Ongress, Gaga Glamours, Vision Factory, Etsy, Stardust und so weiter. Und ich bin auch im kleinen Club am Samstag mit einer Ü25-Party. Also am 28. Ja, okay. Die Hot Summer Nights. Jede Menge Action. Deko ohne Ende. Codex Club in Aachen. Mehr unter codex-club.de. Und das Codex hat sogar eine eigene Hymne, eigene Hot Summer Night. Und das kommt jetzt! Like this. needs. Hey, yeah! Someone next! Come closer! DJ! Even up! Fuck this! Hey, yo! Here it is! Hard Summer Nights, genau, 19.54 Uhr. Ja, wir kriegen Besuch. Schaut noch drauf. Al, was gibt's? Komm bloß nicht ins Studio. Charlie hat heute Mundgeruch. Das heißt heute. Danke. Ah, das ist wieder so liebenswürdig nach Schwer, ne? Kelly, Blondie, Tochter von Al, was gibt's denn? Wir bleiben heute Abend hier und gehen ihm voll auf den Sack. Danke, da bin ich ja beruhigt. Achtung, gleich passiert was Abgefahrenes. Hey! Abgefahren ist in. Und was ist abgefahren als? Hit Radio Ohr. Are you ready? Abgefahren was? Spinnst du? Mehr als abgefahren. Einfach näher dran. Green ball. Move it. This. Move it. Move that body. Move it. Let's remix it. Nessa gata me liga, mas tá bem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular até o sol raiar. Gata me liga, mas tá bem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular. Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você.

Radio Cars. I'm a

Dubtal 3NT, weiß ich, wie das ausgesprochen wird. Live Dubstep Show. Beach Edition, bring ein Strandtuch mit, Sonnencreme, Badelatschen, Hawaii-Ketten, bekommst du 5 Euro Freiverzehr pro Teil. Freitags Rio, und da bringe ich noch einen kleinen Mix davon. Live, Big Brother Klaus, Itzy, Stardust, Rata und Luis. Codex Club in Aachen. Samstag, 28. Alex C. Gaga Glamas. Lady Gaga Tribute Show, DJ Novus AK Groove Coverage und so weiter. Und da bin ich auch nach Schwimmer. Eine Ü25 Party im Black Forest im Kleinen Club. Also morgen in einer Woche wäre das, ja? Es geht was ab nach Schwimmer! Und alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Jetzt mache ich ein kleines Best-of von Rio, die ja auftreten werden live im Codex. You and me, from the L to the O, to the V, to the E. Ain't nobody gonna love you, love you, love you just like me. So let me show you what it means to be my lady, maybe. But we only try. Ja, 20.24 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Ich guck mal mit den Mails da. Ah, der Horst hat geschrieben, er möchte was von den Ärzten hören. Natürlich, ganz klar. Horst aus Hornberg. Komm's out auf die Burschen. Du Julia. Spread to the world. In Trenchtown. I'm on my mission. Where we pray the day straight away. Let me be the love that's come from the sun. Let me be your rainbow rising up. Every single ray out of space will shine on, hey, shine on. Let me be the love that's come from the sun. I wanna be your love light from above. Das ist also Rio, ganz bekannt. Viva. Läuft's rauf, rauf und runter am MTV. Und die treten live im Codex auf. Nach schon mal, wenn ihr bei mir auf Facebook drauf geht, Charlie 2000, in Buchstaben geschrieben, meine Seite ist voll. Ja, bei 4000 ist nochmal Schluss. Ich habe 5000, weiß nicht, wie ich zu denen gekommen bin. Ihr solltet dann abonnieren anklicken, ja? Das kann jeder. Abonnieren anklicken, bitte. Dann sind wir auch irgendwie verbunden, ja? Oder wer kennt wen? Da bin ich ja auch. Da können wir auch noch Freunde sein. Da ist noch Platz. Ich habe wieder Riesendiskussionen mit meinem Freund Al und seiner blonden Tochter, auf die ich ja ganz heiß bin. Ja, zu Rio gehe ich natürlich, ja. Du hast Backstage-Pässe? Du musst mich da hinbringen. Ja, das werde ich gern machen, Kelly. Ich würde dich gern mitnehmen, aber weiß nicht, was dein Vater... Der hat doch immer was dagegen, wenn ich mit dir weggehen will. Ne? Heute ist er ganz schlecht drauf. Ja, genau, beneidet mich. Das ist meine Frau, das sind meine Kinder und ich verkaufe Damenschuhe. Ja, das ist dein Schicksal, Al. Ha? Aber freu dich, du bist ja bei mir. In dieser Charlie 2000 Show bin ich mit dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein. Ja. Wir lassen die Sau raus. Ja. Hört sich toll an. Total verrückt und nicht ganz dicht. Kinder, jetzt geht die Post ab. Yeah. We'll be right back. Okay. Heute zum ersten Mal die doofe Witze-Ecke. Eine Frau geht während einer Party zu einem Mann und sagt zu ihm, wenn Sie mein Ehemann wären, dann würde ich Ihnen Ihr Getränk vergiften. Sie gefallen mir nicht. Darauf der Mann, Sie, wenn Sie meine Frau wären, würde ich das sogar trinken. Dankeschön. Zwei Eheleute haben wieder Streit. Wenn du stirbst, besorge ich dir einen Grabstein mit der Inschrift, hier liegt meine Frau, kalt wie immer. Und wenn du stirbst, stelle ich dir einen Grabstein hin, wo drauf steht, hier liegt mein Mann, endlich steif. Dankeschön. Ja. Wochenend und Sonnenschein und alle machen Schweinereien. Voll abgefahren. Jetzt wird alles Zeit für eine neue Deutsche Welle Session. Oh, bedingungslos verglühen. Aha, aha, aha, aha, aha. Ich steig der ein, als wär er sein. In kaltem Puder. Dann müsste ich nicht mehr schreien. Alles wird so klar. Ich möchte ein, als wär er sein. In kaltem Puder. Dann müsste ich nicht mehr schreien. Wahnsinn. Neue Deutsch, alte deutsche Welle, muss man eigentlich sagen. Aber nach schon mal, ich kann mich genau an diese Zeit erinnern. Das war der absolute Hammer damals. Diese Titel da gelaufen sind, alle unter den ersten 10. Und es wurden Hunderttausende von Songs, also mussten allerdings in Deutsch sein, produziert. Aber nur wenige haben es geschafft. Machen wir noch ein bisschen? Ja. Hey, lasst es sein, Kinder. Zusammen Andreas Dorau nach dem Irrenanstalt, okay. Hier spricht die Kommandozentrale. Bitte identifizieren Sie sich. Hey, voilà. Hier ist das Amt für ausgelassene Lebensfreude. Sowas kann wirklich nur... Das Beste kommt doch noch. Ich denke immer nur an das eine. Was ist das für ein Sender? Echt vom Feind. Wow, und das Wochenende ist noch nicht mal um. Boah, der Burner! Einfach nur dran. The Dark Side. The Dark Side. The Dark Side. The Dark Side. The Dark Side. Someone to be your friend, someone who cares.

5-Sterne-Spezialitäten von ihrer Metzgerei Martin Meier in Sassbach-Walden. Grilltipps gibt's bei uns im Geschäft und die richtigen Grillrezepte unter www.3xm-metzgerei.de. Metzgerei Martin Meier in Sassbach-Walden. 5 Sterne für Genießer. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend. Eigentlich geht es im Codex immer donnerstags los, aber heute ist der Freitag. Heute geht's weiter. Summer Break Shoes Out Party 2K12 mit teilnehmenden Schulen. TG Offenburg, WG Offenburg, Klostergymnasium Offenburg und Gremmelshausen Gymnasium Offenburg. Ab 16 mit Formular, Freikarten gültig, aber nicht kombinierbar. Bacardi Orange, Warsteiner 1 Euro, 1,50 Bacardi. Bis 24 Uhr aber nur. Großer Club, House und Black, DJ Matrix. Kleiner Club, Black Forest, heißt der 80er, 90er Rock Pop DJ Gino Wild. Ja! Codex Club in Aachen. Morgen Samstag im Codex. White Night Single Party. Wer in Weiß kommt, erhält 10 Euro Freiverzehr. Bis 24 Uhr. Ich wollte schon sagen, ohne ein Paket Waschmittel. Nein, das nicht, ja. Okay. Single Aktion, lustiges Briefe schreiben. Single Armbänder gibt's, die Leuchtbänder, ihr kennt sie ja. Es sind wieder 3 Floors. Einer nur, wo nur 100% Black Music läuft. Freigaben sind auch gültig. Morgen Samstag. Codex Club in Aachen. Wow! Hot Summer Nights. Eine Woche später. Die Hot Summer Nights. 26. Donnerstag bis 28. Samstag Juli. Wahnsinn. Rob und Chris, da bringe ich nachher einen Song von denen. Big Brother Klaus ist da. Dubtal 3NT, Live Dubtap Show. Eskalation Beach Edition. Und am Freitag Rio. Big Brother Klaus, Easy Stardust, Wörter an Luis. Samstag Alex Christensen, Gaga Flamos, die Lady Gaga Tribute Show, die besser als das Original ist. DJ Novus von Groove Coverage. Und ich bin am Samstag auch dran. Mit einer Ü25 Party im kleinen Club. Genau. Außerdem jeder, der im Minirock kommt, 10 Euro Freiverzehr. Ja. Codex Club in Aachen. Wer mehr darüber wissen will, es gibt auch 3-Tage-Tickets, geht auf codex-club.de. Jetzt bringen wir mal so einen Rob und Chris, weil viele wissen das vielleicht nicht. Hier ist eine kleine... die haben ja mehrere Songs. Einer davon. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow. Ich bin auf dem Weg zum Mond. Ist nicht so weit und er ist unbewohnt. Dabei, wir nehmen alle mit. Feiern im Orbit. Yeah. Klar. Ja, ich bin's. Ich hab grad deine E-Mail bekommen. Ihr meint das ernst mit dem Mond, ne? Hier wollt ihr jetzt hin. Okay. Vorher muss ich noch was vorbereiten. Meine Sachen suchen, meine Tasche packen. Meiner Crew sagen, wo es lang geht. Denn es kommt drauf an, wo der Mond grad steht. Crosscheck, alle sind an Bord. Die Leute sind bereit für einen fremden Ort. Und wir fliegen los mit Überschall. Geradeaus sind auf dem Weg ins All. Ja. Wir sind Kometenreiter. Wir schweben immer weiter. Höher, schnell, da durch die Galaxie. Wir sind Kometenreiter. Wir schweben immer weiter, höher, schneller. Wir kommen auf den Mond. Wir tanzen. woanders hinfliegen. Weißt du noch, was die vorher alle gesagt haben? Alle meinen, es wäre übertrieben, hätten keine Chancen, durch uns all zu fliegen. Und sie meinen auch, das wird ein Flop, doch wir ziehen das durch, so wie Kirk mit Spock. Wir sind Weltraum-Allstars, fliegen rauf zum Mond oder noch zum Mars. Ey. Komm mit, denn es wird jetzt Zeit für den größten Sprung der ganzen Menschheit. Wir schweben immer weiter, höher, schneller durch die Galaxie. Check. Also wie erwähnt, die sind auch da, Rap and Quest. Ah, Nachtschwärmer. Oder ja, ich bin ja richtig froh, dass in der Sendung keine, da ist so viel Werbung, dass in der Sendung keine Nachrichten sind. Nein, nicht die Nachrichten, Schuhnachrichten. Was denn? Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Oh je. Ja. Und das Tittenmagazin. Achtung, gleich passiert was Abgefahrenes.

Das Wochenende Nachtwärme. Yeah. Und ich grüße ganz herzlich natürlich ins Kinzigtal mit allen Seitentälern. Das ist mein Lieblingstag. Und das Rennstall. Hier kann man noch ganz ungestört einen Fuß vor den anderen setzen. Ja, im Kinzigtal. Hier ist halt immer der Bär los. Nö. Ist das nicht verrückt? Ha, ha, ha. Du Insel der Glückseligkeit. Ich hasse sie so sehr. Ich weiß. Ja, ich weiß. Die Natur schlägt zurück. Haltet euch fest! Candela und Cat Perry. 21.12 Uhr. Wie geht's euch, Nachtschwärmer? Noch alles im Griff hier?

mit Sonderangeboten, die Freikarten. Da gibt es zum Beispiel Bacard Orange für 1,50, Warsteiner nur 1 Euro. Codex Club in Aachen. Aber nur bis 24 Uhr, ein Haken muss ja dran sein. Dann kommt morgen, Samstag, nach Schwärmer, die White Single Night, die weiße Single Nacht. Die weiße Single-Nacht. Alle, die in Weiß kommen, erhalten 10 Euro Freiverzehr bis 0 Uhr. Außerdem an die Single-Aktion lustige Briefe schreiben. Es gibt Single-Armbänder, die Leuchtarmbänder, kennt ihr ja, ja? Alles klar, super. Freikarten auch gültig am Samstag. Und dann kommt ja der Überhammer. Der Überhammer. Codex Club in Aachen. Die Hot Summer Nights, die Hot Summer Nights. 3 Tage Power, Feiern, Beach, alles was dazu gehört. Egal bei welchem Wetter nach Schwärmer, es gibt eine Open-Air-Area und natürlich drin eine extra Open-Air-Area, weil der Biergarten ist ja auch immer Area sozusagen, Open-Air. Es sind da, ich sag's, ich zum 1000. Mal, Rio, DJ Novus von Groove Coverage, Alex Christensen, Jasper Fox, Rob und Chris, die Gaga Glamours, Rotor und Louis, Vision Factory, Matrix, Big Brother Klaus, ja, der ist auch da. Und da gibt es verschiedene Aktionen. Wenn ihr was mitbringt, bekommt ihr 5 Euro Freiverzehr. Geht auf die Seite codex-club.de bitte. Codex Club in da seht ihr dann alles nach Schwärmer. Ich bin am Samstag, 28. auch da mit einer Ü25-Party im kleinen Club. Listen to this. Jetzt hauen wir rein! Hot Summer Nights! Mehr Info. DJ Rockout! Mackie's done! Und das ist die offizielle Hot Summer Nights Hit Single oder Maxi Single. klar. Ich flippe gleich aus. Ich flippe gleich total aus. In a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Yeah, bang! You're listening to the funniest station in the nation. And today we're just modern talking. Seid ihr noch da, Nachtschwärmer? Ja, ich hoffe doch, um 21.32 Uhr. Er zu ihr. Nach dem zweiten Ehejahr. Menschenskind, wo hatte ich nur meinen Kopf, als ich dir einen Heiratsantrag gemacht habe? Stöhnt er. Das kann ich dir genau sagen, sagt sie. Genau zwischen meinen Oberschenkeln. Ja. Blondie ist aktiv. Was machst du da? Ich wasche mir die Haare. Die musst du doch erst nass machen. Nein, sagt Blondie. Das steht für trockene Haare. Oh nein, machen wir einen Zuschlag für Blondies noch. Ein Mann geht mit seiner Fotokamera im Park spazieren. Da sieht er eine junge Blondine mit einem sehr schönen Perserkatze auf dem Arm. Entschuldigen Sie, Fräulein, darf ich ein Bild von Ihrer Muschi machen? Ja, gerne. Wenn wir jemanden finden, der so lange meine Katze hält. Das reicht, danke. Hallo Blondie. Blondes Haar, ja. Das ist der Power ins Wochenende. Hey, hey, hey. Ruhe. Shut up. Hey, hey. Ah, let's wanna say, come on. Cause I like how it feels. You know I like how it feels. Oh yeah.

die aus verschiedenen Gymnasien kommen. Ganz klar. Im großen Club DJ Matrick, House und Black. Und im kleinen Club, der nennt sich Black Forest, 80er, 90er, Rock, Pop und Party, DJ Gino Wild. Freikarten gültig ab 16 mit Formular. Codex Club in Aachen. Getränke Spezial. Bacardi Orange 1,50, Warsteiner 1 Euro bis 24 Uhr. Da lief ja auch eine Vorverkaufaktion. So, dann morgen Samstag, die White Single Night im Codex. Die weiße Single Nacht. Ladies, nutzt das aus. Die weiße Single nach 10 Euro Freiverzehr. Aber ist auch für Gentlemen. Ganz in Weiß, 10 Euro Freiverzehr. Bis 24 Uhr. Außerdem die Single-Aktion, lustige Briefe schreiben. Single am Bänder. Ihr wisst Bescheid. Und drei Dancefloors wieder. Einer, der nur Hip-Hop macht. Oder Black. Also, es ist alles da nach Drama, es ist alles geboten. Codex Club in Aachen. Aber dann kommt ja der Samstag oder das Wochenende darauf. Und zwar Donnerstag, 26. bis 28. Juli. Die Hot Summer Nights, die Hot Summer Nights. Rio sind da, Rio. Bekannt von Viva und allen möglichen Kanälen. DJ Novus von Groove Coverage, Alex Christensen, Rob und Chris, die Gaga Glamours, Rata und Luis und so weiter. Geht auf die Seite nach Drama. Es ist so viel. Es ist der Wahnsinn. Es gibt eine extra VIP-Area und so weiter. Also ist wirklich der codex-club.de. Ich kann gar nichts alles erzählen. Es gibt auch eine 3-Tageskarte. Codex Club in Aachen. Connection complete. Und heute nach meiner Sendung, kurz danach, ab 23.03 Uhr circa, schaltet es ja um in den Club Codex und da kommt es live über Hit Radio hier. Oh yeah. Ihr wisst Bescheid? Ja. Was gibt's denn da? Die Extrawurst. Schneller. Absolut. Durchgeknallt. Das Special am Freitagabend. Oh Mann, das ist so cool. Hau rein. Hau rein. So, jetzt kommt der Wunsch von den Ärzten. Ein Spezialremix. 2000 Mädchen. 2000 Mädchen. Ich ruf dich an, so oft ich kann. Ich flüster in dein Ohr. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich kenn nur deine Stimme. Und den Rest stell ich mir vor. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ich will genau jetzt bei dir sein. Für Minuten bist du mein. Denn viel zu viele Mädchen sind heute Abend ganz allein. Ich ruf sie an. 2000 Mädchen, 2000 Mädchen, 2000, 2000 Mädchen, ich ruf sie an. 2000 Mädchen, 2000, 2000. Manchmal ist dein Vater dran, zu Fremden ist er nett. Wow. Früh aufstehen und du liegst schon im Bett. Oh, oh, oh. dass du mich nie vergisst. Ich ruf sie an, 2000 Mädchen. 2000 Mädchen. 2000 Mädchen bei Charlie 2000, ganz klar. 2000 Mädchen. Ich ruf sie an. 2000 Mädchen. Kurz vor 22 Uhr, willkommen Nachttrammer und alle, die noch dabei sind. Vielen Dank, dass ihr das noch aushaltet. Ich habe wieder Diskussion mit meinem Freund Al. Hä? Ich will doch seine Tochter mit ins Codex nehmen. Wie kommt es, dass du so einen Schuppen kennst? Ja, das hat einen besonderen Grund, Al. Das geht zu lang, dir das zu erklären. Aber du warst ja auch mal jung, Kerle. Du warst auch mal jung und bist in Diskos gegangen, oder? Tja, das ist eine lange, traurige Geschichte, Charlie. Es war vor 20 Jahren. Poker ist großes Spiel. Meine damalige Freundin, gut, später ist sie meine Frau geworden, aber das ist eine andere traurige Geschichte, hatte die komische Angewohnheit, mich anzuschreien, wenn ich im Spiel war. Natürlich hasste ich das, natürlich schrie sie immer weiter und einmal, als ein 300-Pfund-Baker auf mich zuraste, da habe ich... Und als ich wieder zu mir kam, hatte ich zwei Kinder und verkaufte Schuhe. Ich meine, wenn ich 65 bin, kriege ich den goldenen Schuhlöffel. Und den kann ich anspitzen und in mich reinstecken, wenn ich 66 bin. Die goldenen Schuhlöffel kriegst du von mir. Hier ist ja der Bär los. Von kosmischen Ausmaß. Friday, Dance Party. Dance Party. Radio. Oh, oh, oh. Heavy Metal. Wahnsinn, da bleibt einem die Spucke weg. Led Zeppelin, John Chet und so weiter. Wir sind lauter Hardrock-Fans, das ist ganz klar. Halt's Maul, Mann, bist du nervig. iRadio. You're listening to Radio, the birthplace of modern rock and fundamental social upheaval. Kicking your absoluter Wahnsinn, ja? House of Pain, Green, AC/DC. Alles hier im Angebot. Nachdem man kennt ja die Mamas und die Papas, nicht zu Hause die. Da gab es mal eine Gruppe in den 80ern oder war es sogar in den 70ern? Ich weiß gar nicht ganz genau. Da habe ich ein Spezial-Mashup-Remix. Und das war genau in jener Zeit, als folgende Fernsehserie kam. 2005 gewannen ein paar Trottel einen Kostümwettbewerb bei einem 80er-Jahre-Fernsehkongress. Diese Männer kehrten nach Hause zurück und kippten ein paar Bier. Heute arbeiten sie als Söldner. Wenn sie ein Problem haben, wenn ihnen niemand sonst helfen kann und wenn sie sie finden können, dann holen sie sich das A-Team. Yeah! 80er, 70er, Spezial! California Dreaming. Der bekannteste Song war, glaube ich, Monday Monday von den Mamas und Papas. 22.07 Uhr, meine ganzen Sommer-Jingles nach Schwärmer. Die verkommen, die stauben ein. Ich kann die ja nicht bringen, wenn kein Sommer ist, oder? Komm, wir machen mal einen kleinen Versuch. Der Sommer wird rasant. Voller Action, Sonne, Meer, Strand. Ja, ich hole jetzt musikalisch den Sommer her. Yeah. Sau heiß ist, Sonne brennt, ein Frischzapf, den macht im Radio, da macht's erst dann Spaß. I play with your brain, so don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump, pump, pump, pump, pump it up and back it up like a Tonka truck. All the sexy people, yes, all the sexy people, yes. saw the sexy people report on the floor. The sexy people, yes, yeah, saw the sexy people, yes, yeah, saw the sexy people report on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Woo! Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Jennifer Lopez, Headball, Bruno Mars und so weiter. Ah, Pitbull, das ist für mich das Stichwort. Sag schon mal, vergangenen Freitag hatte ich ja drei oder glaub vier sogar verschiedene Remix von Pitbull gebracht, von Back in Time. Und diese Serie geht weiter. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Genau, und hier kommt Back in Time Spezial. Los. Nachtschwärmer Spezial. We'll be right back.

doch einfach alle. Suchen Sie sich Ihren aus. Bei Ihren Mitsubishi-Autohäusern der Ortenau. Mehr unter auto-ortenau.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, nach Schwemmer. Da ist ja schon offen, weil es 22 Uhr durch. Heute die Summer Break Shoes Out Party 2012. Mit den teilnehmenden Schulen TG Offenburg, WG Offenburg, Klostergymnasium Offenburg und die Grimmelshausen und das Grimmelshausen Gymnasium. Ich glaube, wenn ich das scharf drauf sehe, dann kommt die Rückkopplung. Na gut, Einlass ab 16 mit Formular, Freikarten gültig, aber nicht kombinierbar. Bis 24 Uhr Bacardi Orange 1,50, Warsteiner 1 Euro. DJ Matrix im großen Club House und Black. Im kleinen Club DJ Gino Wild, 80er, 90er Party, Rock, Pop. Yeah! Codex Club in Aachen. Morgen Samstag, Single White Night. Die weiße Nacht. Die weiße Nacht. Also, wer in Weiß kommt, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Single-Aktionen, lustiges Briefe schreiben, Single-Armbänder. Und da hat sich schon manche Verbindung hergestellt, nach Schwemmer, glaubt mir. Weil viele sind doch noch einfach irgendwie schüchtern. Abgesehen von meinem Freund R. Okay. Mehr Info. Codex Club in Aachen. Wow. Mehr Info, das habe ich jetzt weggedrückt, unter codex-club.de. Die Hot Summer Nights sind angesagt, Nachtschwärmer. Vom Donnerstag 26. bis Samstag 28. Juli. Rio ist da live. DJ Novus von Groove Coverage, Alex Christensen, Jasper Fox, Robin Chris, Gaga Glammers, Rotter und Luis und so weiter. So viel. Ehrlich, Nachtschwärmer, das ist... Freitag zum Beispiel, jeder mit Sonnenbrille bekommt 10 Euro und so weiter. Bitte geht auf die Seite, da steht alles drin. Beach Girls, Free Candies, Outdoor, Pool Area, Walk Acts, Raucherbereiche, In- und Outdoor. Wahnsinn! Und ich bin am Samstag, also morgen in einer Woche, im Kleinclub im Codex mit einer Ü25-Party. Und da läuft auch Fox und Freestyle. Das mal nebenbei. Ja! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! You just put the needle on a really unique record album. Here is a complete disc jockey show with all the modern pace of today's exciting radio. Euch jetzt bereit für die volle Ladung Power. Ja, die haben wir schon die ganze Zeit, die volle Ladung Power. On below, I got that rock and roll, that future flow, that digital spit, next level visual shit. I got that boom, boom, boom, gotta get that boom, boom, chill. The chill that you spill on that keep you filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come.

habe die richtige Frequenz gefunden. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Bank on the best. Food Security Radio. The best in the country. So, Nacho, jetzt habe ich noch eine Version von Pitbull. Aber nee, da ist Pitbull gar nicht drin. Aber es ist der Song. Nur Love Strange. Ohne Pitbull. Pflegte Mixer, der kann ja das in der, bei der Originalversion da reinmixen. Und schon hat er einen Remix. Wow! Wie komme ich darauf? 22.32 Uhr. Die doofe Witze-Ecke. Einer gehobenen Runde. Woher haben Sie bloß die entzückenden Silberpokale? Mein Sohn ist Herrenreiter. Komisch. Meiner ist auch schwul. Aber Pokale hat er noch keine bekommen. Er zu ihr? Hätte ich gewusst, dass du noch Jungfrau bist, da hätte ich mir eigentlich mehr Zeit gelassen. Sie? Hätte ich gewusst, dass du so eilig hattest, da hätte ich nämlich die Strumpfhose ausgezogen. Dankeschön. So ein Dummi. Wen haben wir denn hier? Hey, Charlie! Wenn er die Puppen tanzen lässt, ist gewaltig der Bär los. Das ist genau der Rhythmus, wo jeder mit muss. Oh, kann schlimmer werden. Maul halten! Hyper. Ja, das war eine kleine Erinnerung an die 90er, an die Techno-Zeit. Total verschärft. Abschalten verboten. Ja. Yeah. 1, 2, 3, 4. Let's play it back. Oh, yes, see it. Und das ist die angesagteste Nummer zur Zeit. Tacata, mueve tu culito, tacata, también el pechito, tacata, romando esa pieza, tacata. Oye, para la gente que le gusta el tacata, ahora digo, ataca bro, ataca yo, el mío también. Que basta ya, despierte muchacho, llegó el tacatá, que a todos les gusta. Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado, invento una cosa nueva, alabao. Tacatá. Que pone la cosa buena. Que ya todo el mundo sabe que lo canta de La Habana. Was meint ihr? Der absolute Überhammer. Oh, Dankeschön. Und weil es so schön war, noch eine andere Version. Yo el mío también. Go, go, go, go, go, go, go, go.

Ich hab's. BW sucht deine Ratidee. 25.000 Euro zu gewinnen. Das Land Baden-Württemberg sucht pfiffige Ideen zu Mode und Sicherheit rund ums Fahrrad. Jetzt anmelden unter www.ich-habs.de. Hitradio Ohr, der Ralf-Mediendom und der TuS Schuttern präsentieren das Weihnachtsfest Schuttern. Mit dabei die Atzen. Ist so ein schöner Tag. Wilde Engel, Finger und Kabel und viele mehr. Freitag 27. und Samstag 28. Juli. Großes Clubzelt, Hitradio Ohr Partyzelt, Beach Area und vieles mehr. Alle Infos in Ihrem Lara Anzeiger und unter www.weihnachtsfest-schuttern.de. Mit freundlicher Unterstützung von Fechner Autoverwertung. Ah, mein Bein, verdammt. Wir können Ihnen nicht helfen, wenn wir nicht wissen, wo Sie sind. Setzen Sie auf Sicherheit mit dem DRK-Mobilnotrufservice des Roten Kreuzes. Ihre persönliche Sicherheit für den Notfall dank moderner GPS-Ortung. Als Freizeitsportler, Alleinstehender oder weil Sie gesundheitliche Probleme haben. Das gute Gefühl für Sie und Ihre Angehörigen. DRK-Mobilnotrufservice. Sicherheit und Freiheit rund um die Uhr. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Roten Kreuz vor Ort. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Genau, in Aachen geht's schon los. Aber ihr seid nicht zu spät dran. Heute ist, wo ist mein Zettel? Die Summer Break Schools Out Party 2012. Es machen die Schulen mit TG Offenburg, WG Offenburg, Klostergymnasium Offenburg, Grimmelshausen Gymnasium. Einlass ab 16 mit Formular, Freikarten gültig. Getränke spezial bis 24 Uhr, Bacardi Orange 1,50, Warsteiner 1 Euro. Großer Club DJ Matrix, Black und House, kleiner Club Gino Wild, 80er, 90er, Rock, Pop und Party Time. Club in Aachen. Ich mach ganz schnell. Morgen White Single Night. Die weiße Nacht. Alle, die in weiß kommen, 10 Euro Freiverzehr. Single-Aktionen, lustiges Briefe schreiben. Single-Arm-Bänder gibt's. Und drei Floors, wieder ein Hip-Hop-Floor. Da läuft nur Hip-Hop. Geil, ha? Club in und heute zum letzten Mal ist das her nach Schwärmer. Donnerstag 26. Freitag 27. Samstag 28. Die Hot Summer Nights mit Pitch Transposer. Die Hot Summer Nights. So, Rio ist da. Die sind ja bekannt. Bei Viva laufen sie rauf und runter, bei MTV auch. DJ Novus, Alex Christensen, Jasper Fox, ist auch mehr bekannt in Disco-Kreisen. Rob und Chris, Gaga Klammers und so weiter. Und ich bin auch da am Samstag, 28. Partie einer Ü25 Party im kleinen Club. Codex-Club.de. Codex Club in Aachen. Ja, ist alles gesagt fürs Codex. Okay. Wo habe ich meinen Out-Jingle? Ich habe die richtige Frequenz gefunden. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Bank on the best. Security Radio. The best in the country. Hier ist alles so menschlich nach Schwemmer. Das ist ein Kuschelsender. Da kann man auch mal die Fehler zugeben und auch mal machen. Ja, Erl, hä? Genau. We'll be right back. 22:54 Uhr, meine Minuten sind gezählt, Nachtschwärmer. Allen schönen Dank. Meine Internetseite ist charlie2000.de oder bei Facebook charlie2000, aber in Buchstaben geschrieben, nicht mit Zahlen. Es gibt auch bei Facebook eine Fanseite mit Zahlen, aber meine Hauptseite ist mit Buchstaben. Geht mal da drauf, Nachtschwärmer. Und schreibt mir was. Du bist eine Sünde wert. Du bist so attraktiv. Ich will die und klickt auf Abonnieren, weil annehmen kann ich niemand mehr, weil die Seite voll ist. Rockstar und Faithless. Was gibt's, Bandis? Weiß jemand, was heute für ein Abend ist? Der, an dem sich dein Körper endgültig von den Achseln abspaltet? Allen schönen Dank, schönes Wochenende, schöne Woche, bis kommenden Freitag. Leute, das war mal wieder die Charlie Show. Gute Nacht, liebe Leute. So geil. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Katrin Wolf. Nach dem Amoklauf in einem Kino in Denver konzentrieren sich die Ermittler jetzt auf die Wohnung des Täters. Sie soll jetzt mit Robotern durchsucht werden, weil dort offenbar Sprengfallen ausgelegt sind. Der stellvertretende Feuerwehrchef der Stadt Aurora, Henderson, sagte dazu: All of these devices are connected with a wire. Diese ganzen möglichen Sprengsätze sind mit einem Draht miteinander verbunden, wahrscheinlich Stolperdraht. Die Polizei geht jetzt nochmal durch das Gebäude, um sicherzugehen, dass da niemand mehr drin ist. Und dann schicken wir einen Roboter rein. Wir haben Feuerwehr bereitstehen, falls das alles hochgehen sollte. Aber auch dann werden wir niemanden reinschicken, sondern wenn es brennt, sicherheitshalber von der Straße auslöschen. Bei dem Amoklauf in einem Kino waren 12 Menschen getötet und 59 verletzt worden. Die UN-Beobachtertruppe in Syrien wird weitere 30 Tage dort stationiert bleiben, nachdem das russisch-chinesische Doppelveto eine westliche Resolution verhindert hatte, entschied sich der UN-Sicherheitsrat einstimmig für eine Verlängerung der aktuellen Mission. Sollte nach Ablauf der 30 Tage immer noch Gewalt in Syrien herrschen, werden die unbewaffneten Blauhelme abgezogen. 109 Filialen der insolventen Drogeriemarktkette Irplatz sind von einem österreichischen Handelsunternehmen aufgekauft worden. Laut der Insolvenzverwaltung sollen aus den Läden der ehemaligen Schlecker-Tochter McGuides-Filialen gemacht werden. Den Mitarbeitern sollen neue Arbeitsverträge angeboten werden. In Göttingen soll ein ehemaliger Oberarzt die Zuteilung von Organspenden manipuliert haben. Der 45-Jährige soll an der Universitätsklinik im großen Stil Akten gefälscht und die eigenen Patienten beim Empfang von Spenderlebern bevorzugt haben. Die Staatsanwaltschaft in Braunschweig ermittelt wegen Bestechlichkeit. Radprofi Frank Schleck ist bei der Tour de France